Des Herrn Hand ist ja noch nicht verkürzt, mir kann geholfen werden. Ach nein, ich sinke schon zur Erde, vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt. Der Höchste will sein Vaterherz erbricht. Ach nein, er hört die Sünder nicht. Er muss dir bald zu helfen eilen, um deine Not zu heilen. Bleibet mir um Trost sehr bang. Ach, Herr.